Oder haben die freimaurerischen Regierungen etwa an sich einen geheimen Einblick in diese Gesetze, weil ihre Mitglieder zugleich Brüder der Schottenlogen sind, wie dies in Frankreich und in England und in den Vereinigten Staaten Nordamerikas und so weiter Regel ist? Der Schottenlehrling und Geselle bildet den festen Unterbau des gesamten Schottenhochgradwesens. Er hat vor der versammelten schottischen Meisterschaft die übliche Verschwiegenheit über das ihm jeweils Anvertraute gegenüber den Brüdern der unteren Stufen und den profanen Eides stattlich zu geloben und seine Seele zu verfluchen, falls er den Eid nicht halten sollte. Darum gelobt er ja auch, Zitat, »Ich verheiße endlich alle meine Brüder, absonderlich aber meine schottischen Brüder, herzinniglich zu lieben und ihnen mit Rat und Tat beizustehen, sollte es auch sein mit Verlust meiner eigenen Ehre, Gutes und Blutes, so wahr mir Gott helfe.« Zitat Ende. Aber bei dem Beistandleisten bleibt die Verpflichtung des Schottenlehrlings nicht stehen, sondern er wird noch gefragt, Zitat, »Geloben Sie die Freimaurerei und Ihre Geheimnisse, wenn es erforderlich sein sollte, mit Ihrem Leben und Ihrem Blute zu verteidigen und entweder zu siegen oder zu sterben, wie auch die Gewalttätigkeiten zu rächen, die gegen dieselben und gegen die Brüder könnten angezettelt werden?« Zitat Ende. Diese Frage hat er mit Ja zu beantworten und er tritt damit ein in die Reihe der Kämpfer für die Freimaurerei gegen alle die, die über Freimaurerei die Wahrheit sagen, denn diese Wahrheit ist, wie wir noch nach freimaurerischer Sprache sehen werden, immer ein Angriff und immer eine Gewalttätigkeit in freimaurerischem Sinne. Er tritt ein in die Reihen der Verschwörer gegen den Staat und das Volk, die ihre Freiheit vor freimaurerischer Vergewaltigung schützen wollen. Noch anders der Schottenmeister. Seine Stellung ist eine weit über die anderen Brüder Maurer hinausgeschobene. Aber sie wird auch vor ihnen verhüllt. Wir lesen da schon Näheres in Sarsena, Quelle 9, noch mehr in Hephata, einer natürlich wie Sarsena nach freimaurerischem Urteil üblen Schmähschrift. Es ist tatsächlich ein gewissenhafter Bericht. Die ganze widerliche Bespitzelung der unteren Grade durch die höheren wird uns dabei gezeigt. Zitat: Schottische Meister haben das Recht, in allen Johanneslogen, die sie besuchen, den Hammer zu führen. Und man rät ihnen, sie mögen ihren hohen Grad, ihre erlangte Würde sorgfältig in denen von ihnen besuchten Logen verbergen, damit sie nicht genötigt werden, den Hammer sofort aufzunehmen und sich über die Beamten der Loge zu stellen. Item müssen schottische Meister den Nichtschotten, welche den Hammer führen, ihre Logenpapiere abnehmen, wenn sie solche nicht unter drei Schlüsseln verwahrt halten. Dasselbe geschieht den schottischen Meistern von den Brüdern höherer Grade. Aber noch wichtiger wird mein Bekenntnis, dass die gepriesene Maurerei nicht so ganz die Befehle des Staates, in welchem sie geduldet ist, erfüllt, indem der schottische Maurer die Freiheit hat, an jedem Orte, wo keine Loge ist, heimlich Logen zu halten und dass er befugt ist, im Gegenwart eines anderen Schotten Fremde zu Maurern aufzunehmen, ihnen den Gesellen wie den Meistergrad zu erteilen. Auch kann der schottische Meister, wenn er von der schottischen Loge Konstitution besitzt, eine schottische Annahme- und Rezeptionsloge eröffnen. Wer sieht hier nicht die Möglichkeiten der Vermehrung derjenigen Logen, die bei aller Aufmerksamkeit der Behörden zu jedem beliebigen Zweck, ganz wie es den Oberen gefällt, gebildet werden können? Heimlich werden die Logen genannt, welche schottische Meister eröffnen dürfen. Wo ist hier die höhere obrigkeitliche Genehmigung, die gesetzlich vorgeschrieben ist und wohl gar nur zum Schein beachtet wird? Ihr Brüder niederer Grade, wenn euch das soeben Gesagte noch nie zu Ohren kam, so beherzigt es und seid auf eurer Hut, hütet euch vor allem, so man heimlich nennt. Die heimlichen Sünden sind die strafbarsten. In den Räumen der Heimlichkeit gibt es ja gute Gelegenheit, die ungefärbte Freimaurerei, die zwecklose Gesellschaft mit jedem beliebigen Kleide zu versehen, mit was immer für einer Lieblingsfarbe anzustreichen und ihr jeden willkürlichen Zweck unterzuschieben. Kann sich denn wohl die Brüderschaft unter den benannten Umständen von dem Verdachte freimachen, der auf sie fällt wegen Anteil an politischen Umtrieben? Und ist durch das Aufnehmen wie auch Eröffnen der heimlichen Logen nicht dem schlimmsten Verdacht Nahrung gegeben? Zitat Ende. Der Verfasser des Buches möchte gerne, Zitat, jede strafbare Teilnahme an dem Treiben im politischen Horizonte vom Orden wegdisputieren, wäre ihm nicht stets das schottische Meistergespenst mit seiner geheimen Loge vor die Augen getreten. Zitat Ende. Und er fährt fort, Zitat, wasche sich das Häuflein der Schotten rein, wenn sie es vermögen. Ich kenne es, wie stark sie sich ihre Hände schwarz gemacht haben. Zitat Ende. Der Herausgeber des Werks bemerkt dazu, Zitat, über diesen wichtigen Punkt, die Teilnahme am politischen Treiben, geht offenbar der Verstorbene mit uns ums Rändchen herum und will nicht mit der Sprache heraus, vielleicht, dass auch seine Hände nicht ganz weiß blieben. Zitat Ende. Der verstorbene Verfasser schließt, Zitat, und auch in diesem Falle, wenn ihre, die Schotteneinmischung in die große Staatsmaschine, man beachte diesen Ausdruck, nur zum Nutzen derselben gelte, ist, da die Leute nicht befugt hierzu sind, jede ihrer Handlungen eine unerlaubte. Da der Orden in keinem seiner Grade die Religion oder die Wissenschaften und Künste wie auch die Staatswirtschaftslehre zu seinen Arbeitsgegenständen zu machen hat, auch nicht dazu zählen darf, was bleibt ihm also, da das Goldmachen, Zaubern und Geister beschwören, das Bannen und Schätzegraben aus dem Jahrhundert vertrieben ist, noch zu tun übrig? Was ist ihm noch Geistiges und Physisches als Zweckmöglichkeit herzustellen? Die Antwort hierauf ist die Lösung des großen Rätsels, in welchem der Zweck des Ordens steckt. Zitat Ende. Die Antwort auf die Frage des Verfassers lautet also tatsächlich, nichts anderes bleibt übrig, als der Zweck und der Inhalt der Tätigkeit der Schotten gerade in den heimlichen Logen, somit des gesamten Ordens, die strafbare Einmischung in die große Staatsmaschine im Dienste des jüdischen Volkes. Darum ist auch Bruder Friedrich II., König von Preußen, das Bestehen von Hochgraden ängstlich verheimlicht worden. Das hindert nicht, dass gelogen wird, er habe ein Hochgradsystem geschaffen, ja sogar, dass ein Hochgradsystem nach ihm benannt wird. Wie innig die Zusammenarbeit der Schottenmeister über die ganze Erde ist, geht daraus hervor, dass die Schottenlogen über die ganze Erde eine innig verschlungene Kette bilden. In Meisteransprachen werden die Brüder besonders darauf hingewiesen. Zitat: Oben finden Sie noch das Band der Freundschaft, das goldene Vereinigungsband, dies geheiligte Zeichen des Ordens und unserer Bundesbrüder, die, wenngleich sie auf der ganzen Oberfläche verstreut sind, doch nur eine einzige Gemeinschaft ausmachen, weil sie von einem Ursprunge sind, zu einerlei Zwecke zielen und einerlei Geheimnisse geweiht, durch einerlei Wege geführt, nach einerlei Regel und Maße abgemessen und von einerlei Geiste beseelt werden. Zitat Ende.